Die zwei blauen Augen von meinem Schatz, die haben mich in die weite Welt geschickt. Da musst ich Abschied nehmen. Warum habt ihr mich angeblickt? Nun hab ich ewig Leid und Grämen. Ich bin ausgegangen in stille Nacht, wo über die dunkle Heide. Hat mir nie Niemand hat dir gesagt, Ade, Ade, Ade, mein Gesell war lieb und lange. Straße steht ein Lindenbaum, da hab ich zum ersten Mal im Schlaf.